Und wozu diese rituellen Fahrten? Nur um Geschenke mit ihren Gastgebern auf anderen Inseln auszutauschen. Es handelt sich dabei um Armreifen und Halsketten, von denen ohnehin alle schon so viele haben, dass eigentlich niemand noch welche braucht. Aber durch die Kula und den Umlauf der Armreifen und Halsketten sichern die Inselbewohner die Fäden ihres weitmaschigen, viele Inseln umspannenden Netzes von Beziehungen. Über ein großes Gebiet des westlichen Pazifik verbindet dieses Netz verschiedene Stämme, die verschiedene Sprachen sprechen. Ein weiteres Beispiel, diesmal aus dem Leben der Krabben, das Pjotr A. Kropotkin, Offizier und Geograf und später einer der Hauptvertreter des Anarchismus, in seinem 1902 erschienenen Buch »Gegenseitige Hilfe in der Entwicklung« schildert. Mich erstaunte, welches Ausmaß an Hilfsbereitschaft diese unbeholfenen Tiere einem in Not geratenen Artgenossen zuzuwenden in der Lage waren. Eine Krabbe war in einer Ecke des Tanks auf den Rücken gefallen und ihr schwerer, tellerartiger Rückenpanzer verhinderte ihre Rückkehr in die natürliche Lage, zumal sich in dieser Ecke eine Eisenstange befand, die das Unternehmen noch schwieriger machte. Ihre Artgenossen kamen zu Hilfe. Und etwa eine Stunde lang beobachtete ich, wie sie sich mühten, ihrem Mitgefangenen aus seiner mieslichen Lage zu helfen. Sie kamen zu zweit und hoben ihren Freund an, bis er hochkant stand. Doch dann war diese Eisenstange dem Rettungswerk im Wege. Und die verunglückte Krabbe fiel schwer auf den Rücken zurück. Nach vielen Fehlversuchen verschwand einer der Helfer in der Tiefe des Tanks und holte zwei weitere Krabben, die sich mit frischen Kräften an das Schieben und Heben des hilflosen Artgenossen machten. Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft, Kooperation. Das sind Züge, die in der Natur nicht nur des Menschen, sondern auch der Tiere liegen. Moment, ich höre deinen Zwischenruf. Eine weibliche Stimme, ziemlich ärgerlich und besserwisserisch. Wer kann das sein? Und was sagt sie da eben? Ja, jetzt höre ich sie ganz deutlich. Es ist deine Biologielehrerin, Mrs. Beatty, und sie sagt, das ist Unsinn. Und so etwas dulde ich hier nicht. Wir wissen, dass alles menschliche und tierische Verhalten auf Eigeninteresse, nur Eigeninteresse und nichts als Eigeninteresse beruht. Aber fragen wir sie doch mal, woher sie das weiß. Das hat die Wissenschaft längst bewiesen, sagt sie. Es ist wahr. Die meisten Lehrer, populärwissenschaftlichen Autoren und Magazine und viele praktizierende Biologen denken anscheinend so. Aber sehen wir uns die berühmte Theorie der Evolution durch Überlebenskampf einmal genau an. Die Evolutionstheorie Charles Darwins nimmt im modernen Denken einen festen Platz ein. Sie besagt, dass alle heute anzutreffenden Tier- und Pflanzenarten sich im Laufe von 2 bis 3 Milliarden Jahren durch Selektion oder natürliche Auslese aus wenigen, weniger komplexen Formen entwickelt haben. Die Vielfalt des Lebendigen erschien also auf dieser Erde, ohne dass es dazu eines transzendenten Schöpfergottes außerhalb dieser Welt bedurft hätte. Die staunenswerte, rätselhafte Welt um uns her ist demnach ihrem eigenen Tanz der Selbsterschaffung entsprungen. Dieses Grundprinzip der Evolution ist nicht mehr zu bezweifeln. Darwin war gewiss ein großer Naturbeobachter, und seine Ideen kamen ihm während der weiten Reise auf der Beagle im Laufe ungezählter Stunden des Beobachtens, vor allem der Galapagosfinken. Und seine Ideen brachten dem westlichen Bewusstsein die nie versiegende Schöpferkraft der Natur nahe. Als problematisch erwiesen sich jedoch Darwins Vorstellungen vom Mechanismus der Evolution. Nachdem er die Grundtatsache der Evolution erkannt hatte, schlug er sich einige Zeit mit der Frage herum, wie sie denn zustande komme. Dann las er ein Werk des Geistlichen und Nationalökonomen Thomas Malthus, das Bevölkerungsgesetz. Malthus ging davon aus, dass die Menschen sich zu rasch vermehren, sodass nie genügend Nahrungsmittel vorhanden wären und folglich immer Not herrschen würde, wenn die Armen, Schwachen und Unfähigen nicht auf der Strecke blieben. Darwin griff diesen verdrehten Gedanken auf und erweiterte ihn zum Erklärungsprinzip der gesamten Natur. Auch er ging davon aus, dass nicht genügend Nahrungsmittel für die ungehemmte Vermehrung aller Arten zur Verfügung stehen und es daher zu einem Konkurrenzkampf kommen muss. Im Kampf ums Überleben müssen alle Lebewesen ihre Waffen rücksichtslos einsetzen. Wenn es innerhalb einer Art durch Mutation zu einer Neuerung kommt, die einen, wenn auch kleinen, Vorteil mit sich bringt, so werden die Nachkommen dieser mutierten Wesen besser für das Überleben gerüstet sein als andere. Sie sind überlebenstüchtiger. So wird Darwins Theorie auch gerne als die Lehre vom Überleben des Tüchtigsten bezeichnet. Trotzdem, wie gesagt, handelt es sich um eine reine Spekulation auf der Basis einer ökonomischen Theorie. Und genau genommen sagt der Ausdruck Überleben des Tüchtigsten gar nichts. Natürlich überlebt im Großen und Ganzen der Tüchtigste, genau das besagt ja der Begriff der Tüchtigste. Aber für die Ausweitung dieser auf der Hand liegenden Tatsache zur Theorie, dass Evolution vor allem Konkurrenzkampf und Aggression ist, Ausmerzung der Schwächeren durch die Stärkeren, spricht aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt nichts.